Die Unverankertheit im gesellschaftlichen Leben musste immer wieder und wieder mit dem Gefühle der Kränkung und Ausgeschlossenheit in den beweglichen Geistern die Sehnsucht erzeugen, dort zu stehen, wo ein unzugänglicher und beneideter stand, das zu sein, was dem Nichtseienden, aber eben dessen wegen alles scheinen Könnenden, als heiß begehrtes Ziel anspornend und wilden Ehrgeiz aufpeitschend vor Augen stand. Und während es eine bekannte Tatsache ist, dass zur Zeit der Ständeordnung jene nach der höheren Schichte strebende ingrimmige Unzufriedenheit niemals vorhanden war, weil derjenige, der in behaglicher und wohlvertrauter Gemeinschaft mit seinesgleichen eine gute, gesicherte Sozietät darstellt, niemals in der bloßen Tatsache eines höheren Standes etwas Beunruhigendes oder gar Verletzendes erblickt und alle Revolten nur Reaktion auf den Übermut und die Hartherzigkeit der übergeordneten Stände waren, kommt mit dem Beweglichen eine Unzufriedenheit, ein Geist der Kritik, eine wilde Begier, allem Hochstehenden sich gleichzusetzen in die Welt, die eben nur derjenige empfindet, der alles sein möchte, weil er im Grunde genommen nichts ist, aber umso mehr danach giert, all das zu scheinen, was ihm seine rastlose Fantasiebeweglichkeit als begehrenswert erscheinen lässt. Die als Gegenstoß höchst begreiflicherweise einsetzende energische Abwehr all der durch die Tradition von Jahrhunderten wohl verankerten wirft nun aber den Juden wiederum gesellschaftlich zurück, und erst da er mit dem Aufkommen des Industrialismus, der Entstehung der Arbeiterschaft, des sogenannten vierten Standes eine neue, noch völlig strukturlose Gesellschaftsschicht heranwächst, findet der Jude aus Ressentiment in abgewiesener Gemeinschaft heraus bei diesen Elementen jenen soziologischen Unterschlupf, wie wir ihn bereits in Geist und Judentum zu schildern versucht haben. Bar jeden höheren Schwunges, jener tieferen Lebensdeutung, wie sie ja nur fassendem Geiste zu entspringen vermögen, schafft die grenzenlos nüchterne und typisch jüdische Skepsis jene materialistische Weltauffassung, wie sie Marx in seinem kommunistischen Manifeste ausgesprochen und in der Arbeit eines Lebens zur sozialistischen Bewegung zum Klassenkampfe unserer Tage ausgebaut hatte. Bei Lasalle ist für den Psychologen die Sehnsucht nach einem Hinauf, gehe es wie es wolle, aufs Deutliche zu verspüren, als erster Antrieb zur Beschäftigung mit den breiten Massen, auf welchem Umwege ja jene einzig wahre Sehnsucht nach Eitelkeit befriedigender Machtstellung und Gleichberechtigung mit allem Vornehmen erreicht werden soll. Wer wie in einem Blitzlicht hier die wahren Wurzeln für eine spätere ganze Entwicklung erschauen will, der höre nur eine Stelle aus den Tagebüchern des 15-Jährigen. Sonntag, 19. Juli 1840. Ich war im Theater. Löwe gab den Fiasko. Bei Gott ein großartiger Charakter, dieser Graf von Lavagna. Ich weiß nicht, trotzdem ich jetzt revolutionär-demokratisch-republikanische Gesinnungen habe wie einer, so fühle ich doch, dass ich an der Stelle des Grafen Lavagna ebenso gehandelt und mich nicht damit begnügt hätte, Genuas erster Bürger zu sein, sondern nach dem Diadem meine Hand ausgestreckt hätte. Daraus ergibt sich, wenn ich die Sache bei Licht betrachte, dass ich bloß Egoist bin. Wäre ich als Prinz oder Fürst geboren, würde ich mit Leib und Seele Aristokrat sein. So aber, da ich bloß ein schlichter Bürgersohn bin, werde ich zu seiner Zeit Demokrat sein. Wer aufgrund dieser einen Stelle, diesen sogenannten Arbeiterführer, der im Grunde niemals etwas anderes war als ein von unstillbaren gesellschaftlichen Begierden aus innerer Ruhe aufgepeitschter Schnob ahnend begriffen hat, der hat mehr Einblick in die tieferen Zusammenhänge zwischen Judentum und Sozialismus gewonnen, als es das fleißigste Durchgrübeln der keineswegs stets aus dem Innersten eines Denkers erfließenden sozialistischen Gedankengänge ergebe. Nach ähnlichen psychischen Zusammenhängen muss man sich das Vordringen des Judentums in alle Parteien psychisch aufzubauen trachten. So wird ein Stahl Begründer der konservativen Partei, und so werden die zahlreichen getauften, nach dem uns wohlbekannten Gesetze der Überkompensation fanatische Klerikale, welcher Klerikalismus umso satanischer wird, je weniger der äußere Habitus des Einzelnen die Angliederung an die arische Bevölkerung erleichtert und je mehr mithin satanisches Unterstreichen und sich päpstlicher als der Papst gebärden eine mangelnde äußerliche Gleichartigkeit ausgleichen müssen. Nach diesen psychologischen Gesetzen ist der Aufstieg des Judentums an führende Stellen schier in allen Parteien und Fraktionen des heutigen politischen Lebens zu begreifen. Wobei freilich niemals außer Acht gelassen werden darf, dass neben diesem Aufstiege der die Gleichheit mit den Wirtsvölkern Ersehnenden jene andere Gruppe der fanatisch Zionsgläubigen hinzukommt, die in bewusstem Schwindel die jeweilig veranlagte Gestalt und Geistigkeit so lange vortäuschen, bis es ihnen gelungen ist, das einzig erstrebenswerte Ziel zu erreichen, alle Macht der Erde zu stürzen, um auf den Trümmern aller vernichteten Staatsgebilde die von ihrem Gotte ihnen prophezeite Weltherrschaft Zions zu errichten. Ein besonderes Phänomen ist es nun, dass von dem Tage des Umsturzes an von jenen, die aus Sehnsucht nach Gleichberechtigung mit den Wirtsvölkern ihre emporkletternde Mimikrie entfalteten, sich nicht der geringste Protest gegen die scheinbar so anders gearteten Zionsgläubigen vermerken ließ, sondern heutigen Tags festgestellt werden muss, dass die Anschmeißer von früher in stillschweigendem Einverständnis und merkwürdiger Eintracht sich mit den Welteroberern von heute zur Oberschicht allbeherrschender Beweglichkeit als des wahren, geheimsten Zieles aller zu verschmelzen gewusst haben. 20. Eines steht jedenfalls für uns fest. Heute haben wir es, wenn wir den Kampf des Judentums um die Weltherrschaft, wie ihn der Umsturz plötzlich und allen arglosen Menschen ungeahnt hervortreten ließ, betrachten wollen, nicht mehr mit dem mehr oder minder gelungenen Phänomen einer falschen Entsklavung zu tun, sondern nur mehr mit den im Dienste des hohen Zieles planmäßig getriebenen Irreführungen und Betörungen der ahnungslosen Wirtsvölker. Wir müssen ganz offen gestehen, dass wir selber in besagter Ahnungslosigkeit vollständig befangen waren und können uns das höhnisch überlegene Grinsen vorstellen, das die Eingeweihten sich wohl leisten mochten, wenn sie unser vor dem Umsturz geschriebenes Buch Geist und Judentum mit jener wirklich kindlich ahnungslosen Beschreibung dessen lasen, was der völlig Uneingeweihte sich damals unter Zionismus vorstellte. Heute aber, wo wir dank der unschätzbaren Hilfe jenes wertvollsten aller Bücher den seit Jahrhunderten mit zäher Ausdauer festgehaltenen Plan mitsamt den zu seiner Verwirklichung meisterhaft geübten psychagogischen Künsten und Kniffen begriffen haben. Heute werden wir erst von Grund auf erfassen können, was die Zionisten seit ihrem Eindringen in das öffentliche Leben ihrer Wirtsvölker aus der Politik zu machen wussten. Ein Werkzeug ihrer Allgegenwart und Allgestaltigkeit, vermittels welcher sie unter allen Parteien und Fraktionen, unkenntlich gemacht durch den Decknamen der jeweiligen Parteibezeichnung, sich derartig gegenseitig in die Hände arbeiten konnten, dass das den Wirtsvölkern zur Schau gestellte politische Getriebe zum Schein, zur Farce und zum ungeheuerlichen Schwindel missbraucht wurde, zum Schwindel, der bis zum heutigen Tage sich in den ahnungslosen Traumglotzkugeln der Deutschen immer noch nicht entschleiert hat. So müsste abermals denn das Wort Schwindel in Riesenlettern über allem stehen, was sich heute als sogenanntes politisches Leben nicht so sehr entfaltet als meisterlich zu verbergen weiß.